so großes Alltagsross betreust dich noch zum Weltenheld. Wir wandeln im Schatten, sind Irrsinn in uns, doch droben im Geist lebt ewiges Licht. Mach nur auf die Tür, die uns trennt von der Farbe des Lebens. Tappen in Wahn und haben keine Geduld, der Gier zu widerstehen. Werden wir um Gnade flehen und uns in der Liebe wahrsehen. Verblendet ist das gemästete Tier, nicht mehr zu bremsen, angewohnter Gier, angewohnter Gier. Jesus ist der König, der treu zu uns hält. Er ist mächtig mit Liebe in uns, ohne Falsch und ohne Geld. Verblendet ist das gemästete Tier, nicht mehr zu bremsen, angewohnter Gier, denn angewohnter Gier. Frei und offen zu uns Menschen, der uns geschaffen mit Leben, nicht mit drohenden Waffen. Verblendet ist das gemästete Tier, nicht mehr zu bremsen, angewohnter Gier, denn angewohnter Gier.